Das Licht der Welt, von der Sonne auf dich herniederfällt. Deine Art, dein Schicksal, dein Leben kann die Welt aus den Angeln heben. Du bist ein völkischer Sozialist, nach den Naturgesetzen ein Rassist. Das Gesetz des Lebens, das weist dir den Weg, auf dass das Deutsche Reich wieder aufersteht. Des Bösen wird dir vergebens. Die Geburt ist das Geheimnis der Unsterblichkeit. Durch sie lebt dein Volk in alle Ewigkeit. Du bist ein völkischer Sozialist, nach den Naturgesetzen ein Rassist. Das Gesetz des Lebens, es weist dir den Weg, auf dass das Deutsche Reich wieder aufersteht. Menschen versuchen dich zu kriegen, eine Volksgemeinschaft können sie nie besiegen. Die Reinheit deines Blutes ist dein höchstes Gut, verteidige es bis zum letzten Atemzug. Du bist ein völkischer Sozialist, nach den Naturgesetzen ein Rassist. Das Gesetz des Lebens, es weist dir den Weg, auf dass das Deutsche Reich wieder aufersteht. Völkischer Sozialist, nach den Naturgesetzen ein Rassist. Das Gesetz des Lebens, es weist dir den Weg, auf dass das Deutsche Reich wieder aufersteht.